ARD. Und jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer, kein Mucks. Der Krimi-Podcast. Jacqueline! Herr Wirk. Ich habe Angst. Wo waren Sie? Sie können mir nichts beweisen. Ist das Ihre Hose? Nein, doch. Das ist nicht wahr! Ich habe nichts gemacht. Jemand rief mich an. Ich sage ja, ich hab's getan. Ich bin in Behandlung. Nein. Was sagen Sie? Ich kann es nicht. Herbert. Marion? Aber Heinz ist tot. Sie sind nicht Otto Schlünzel. Nein, ich habe Tante Hedwig nicht erschossen. Das ist alles. Hallo. Hallo. Sie heißen? Otto Schlünzel. Ich habe damit nichts zu tun. Hallo. Wer spricht denn da? Gisela. Kein Mucks. Am Mikrofon begrüßt Sebastian Pastewka. Schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zum Krimi-Podcast mit Hörspiel-Highlights aus den neuen ARD-Funkhäusern. Und ich erzähle Ihnen drumherum was zur Entstehung und zu den Beteiligten dieser exquisiten Radio-Oldies. Und unser heutiger, der stammt aus einer der besten Krimireihen, die je produziert wurde. Hier ist der Norddeutsche Rundfunk. In unserer Sendereihe Die Jagd nach dem Täter hören Sie heute die 23. Folge. Die Jagd nach dem Täter, die Superserie des NDR. Im Februar 1957 lief sie zum ersten Mal und nur bei der 23. Folge war eine Ansage auf dem Originalband dabei. 126 Die Jagd nach dem Täter Krimis wurden es insgesamt. Jeder einzelne Hörspielfall ist in sich abgeschlossen. Spätestens nach 35 Minuten ist der Täter schon hinter Schloss und Riegel. Tja, klarer Fall. Der Mann ist tot. Ja, so ungefähr ging jede Folge los. Irgendwer ist tot, dann kommt die Polizei. Polizei, aufmachen! Und die verhört die zahlreichen Verdächtigen. Ich habe alles gesagt. Genau so erleben wir das hier gleich auch. Die Jagd nach dem Täter wurde schnell zum Radioereignis. Die frühen Hörspiele basierten noch auf echten Fällen aus den Polizeiakten. Später wurden auch frei erfundene Geschichten eingestreut. Die Hamburger Funkreihe war zur Dachmarke aller NDR-Krimis bis 1964 geworden. Es geht um einen Mord. Die Besetzung der Hörspiele war überragend. Große Namen führten die Krimis an. Das hier war zum Beispiel Hans Petsch, uns als Märchenerzähler auf 70er-Jahre-Schallplatten wohl bekannt. Petsch war viermal dabei, natürlich immer in einer anderen Rolle. Der Regisseur S.O. Wagner, der die allermeisten Folgen inszenierte, bestellte beliebte Schauspielerinnen und Schauspieler des Nordens ins NDR-Studio. Und es kamen etwa Inge Meisel, Helga Feddersen, Hermann Lentschau, Hans Lothar, Uwe Friedrichsen, Verena Wied, Karin Lieneweg oder Franz Schafheitlin. Wir bringen gleich die allererste Folge von Die Jagd nach dem Täter. Und da war dieser Mann hier dabei. Wo waren Sie heute vor 9 Tagen am 12. Januar? Ich? Ja, nun fragen Sie jemand noch mal. Antworten Sie gleich und versuchen Sie nicht immer Zeit zu gewinnen. Das ist der Ermittler unseres Krimis. Haben Sie die Stimme erkannt? Dieser Rundfunkstar ist Dauergast in Kein Mucks. Ihr Polizeikapitano Labrio. Ja, dieser stets grantige Polizeikapitano Labrio ist kein anderer als Herbert Steinmetz. Was ist denn los? Na, das kann ich jetzt am Telefon nicht sagen. Also kommen Sie. Kapitano Herbert Steinmetz löst einen Fall in Mexiko. Steinmetz ist wirklich ein absoluter Superstar des Radios gewesen. Rund 550 Hörspielproduktionen hat er mitgemacht, auf fast allen Sendern. Will man mir was anhängen? Woher wissen Sie denn das? Was? So kennen wir Steinmetz vorwiegend als zwielichtigen Handlanger hier in einem Radio Bremen-Krimi aus den 50ern im Duell mit Hans Petsch. Stimmt das? Nein, das heißt ja. Denn am besten war Steinmetz immer dann, wenn seine Gangsterfiguren ein bisschen doof waren. Ich möchte einen Anwalt haben. Wen? Ich sage nichts. Herbert Steinmetz wurde 1908 geboren. Sein erster Eintrag in der Hörspieldatenbank liegt im Jahr 1946. Ab dann gab es kein Halten mehr. Bis in die 80er Jahre war er im Radio zu hören. Auch in gängigen Krimi-Fernsehserien wie Hafenpolizei, Im Tatort, Der Kommissar und dem Großstadtrevier war er zu sehen. Und natürlich spielte Steinmetz auch in der bekannten Paul-Tempel-Hörspielserie aus dem WDR mit. Hier, 1960, da war er Inspektor Wosper. Und um zu zeigen, dass die Vorlage aus England kam, sagte man dort meistens Hello zur Begrüßung. Kommen Sie, Wosper. Hallo, Tempel. Schön, dass Sie wieder da sind. Hallo, Wosper. Guten Abend, Sir Graham. Hallo, Wosper. Kann ich Ihnen was anbieten, Inspektor? Ja, danke, im Augenblick nichts, Sir. Ja, hallo, Halo oder Hello, alles war erlaubt. Ja, meine Leute haben sich dieses Haus in Berkeley Square genau angeschaut. Ihr feiner Freund ist einfach vorne hinein und hinten wieder rausgegangen. Herbert Steinmetz war ein Meister darin, die Worte im Hörspielskript so zu verzahnen, dass man manchmal raten musste, was gemeint ist. Auch mit harten und weichen Konsonanten hatte Steinmetz kein Auskommen. Meine Leute, sagt er etwa. Vollkommen egal, denn jetzt geht es los. Ein Highlight-Klassiker. Die Jagd nach dem Täter hatte am 9. Februar 1957 im NDR Premiere. Das Haus in Mexico City, so lautet der Titel der ersten Folge. Und dieses Haus wird Sie noch verblüffen. Die Folge ist schon 1956 produziert worden und das merkt man auch. Ausschließlich Männer verhandeln diesen Fall und so richtig freundlich ist man nicht zueinander. Zu Beginn sind wir in einer Stierkampfarena. Dort hält der reiche Senor Hernandez ein wenig Hof, was unserem launischen Capitano nicht gefällt. Das Haus in Mexico City von Harald Fock in der Regie von S.O. Wagner. Viel Vergnügen. Wie gefällt Ihnen das? Ich habe Ihnen eine erstklassige Corrida versprochen und habe mein Wort gehalten, oder nicht? Sehr, sehr gut. Der Kampf ist wirklich gut, Hernandez. Vergessen Sie es nicht, in Ihrer Zeitung zu schreiben. Ah, das werde ich schon nicht. Wie groß soll denn Ihr Name gedruckt sein? So groß es geht. Na, Sie, Capitano, was ist los mit Ihnen? Ja, der Matador ist gut. Und die Stiere? Ja, genau. Sie sind großartig. Na gut, dann sind Sie eben großartig. Sind überhaupt ein großartiger Züchter, der großartige Stiere für großartige Corridas züchtet. Na, war das gut so? Und Sie sind ein großartiger Idiot. Ich möchte nur wissen, warum ich mich jeden Sonntag immer mit Ihnen herumärgere. Vielleicht, weil Sie sich an den Ärger gewöhnt haben, Hernandez. Vielleicht. Aber jetzt bekommt er Ärger. Capitano, Besuch für Sie. Verzeihung, Capitano. Was denn los, dir? Ich hätte mich auch sehr gewundert, wenn Sie heute keine Sehnsucht nach mir gehabt hätten. Tut mir leid, Capitano, dass ich Sie stören muss. Ja, mir auch. Also was ist los? Ich habe eben einen Anruf von einem Polizisten aus unserem Distrikt bekommen. Er hat etwas Verdächtiges an einem Haus bemerkt. Er bittet um die Erlaubnis, das Haus durchsuchen zu dürfen. Warum kommen Sie denn dann zu mir? Gehen Sie zum Richter. Lassen Sie ihm Durchsuchungsbefehl geben. War ich schon, aber er ist nicht in Mexico City. Heute ist Fiesta. Ja, heute ist Fiesta. Auch für mich. Sicher, Capitano, aber Sie sind der Einzige, der greifbar ist. Mein Gott, was sind das bloß für Polizisten, denen man immer erst sagen muss, was sie tun sollen? Dann kommen Sie schon in drei Teufelsnamen. Na, was ist Sergeant? Ich bin Sergeant Martinez vom 34. Revier. Ja, schon gut. Was ist los? Ich war auf Streife. Als ich an diesem Haus vorbeikam, sah ich diese Zeitungen unter der Matte. 9 Stück. Ja und? Das ist noch nie vorgekommen. Sonst hat Senorita Asanab sie immer gleich reingeholt. Senorita Asanab? Ihr gehört das Haus. Aha. Bewohnen Sie es allein? Ja. Sie lebt sehr zurückgezogen. Vielleicht ist sie verreist. Ich mache jetzt seit 5 Jahren hier Dienst. Jedes Mal, wenn sie verreist war, hat sie die Zeitungen abgestellt. Mein Gott, sie kann das vergessen haben. Das glaube ich nicht. Ich war eben bei ihrem Krämer. Auch bei ihm hat sie sich nicht abgemeldet. Seit 9 Tagen hat sie nichts mehr bestellt. Sonst hat sie jeden Tag bei ihm angerufen. So. Na, dann kommen Sie mal. Ich habe den Boten vom Krämer mitgebracht. Wollen Sie ihn sprechen? Ja, das kann noch warten. Ja, ich glaube zwar nicht, dass an der Sache was dran ist, aber wir werden trotzdem mal nachsehen. Hat keinen Zweck. Meldet sich keiner. Dann schlagen Sie die Tür ein. Drehen Sie die Rollläden hoch. Ja. Man kann ja gar nichts sehen hier. Geht nicht, Kapitän, die Kurbel fehlt. Schalten Sie das Licht ein zum Donnerwetter. Ja. Ist kein Schaum da. Was? Augenblick, hier. Da ist ein Leuchter, bringen Sie ihn her. Jawohl. Komisches Haus. Muss früher mal so eine Art Schloss gewesen sein, ne? Sagen Sie mal, riechen Sie nichts? Nein. Hier, die Lichter. Waren nur zwei auf dem Leuchter. Sergeant, Sie durchsuchen die unteren Räume. Wohl, Herr und ich, wir gehen nach oben. Jawohl, jawohl. Sagen Sie mal, riechen Sie wirklich nichts? Ich weiß nicht. So, ja, ist ja auch egal. Gehen Sie in den Keller, Diaz, und sehen Sie nach, was mit den Sicherungen los ist. Ja, sofort. Dann lassen Sie Streichhölzer hier. Hier, Capitano. Ich gehe inzwischen nach oben. Capitano! Capitano! Capitano! Ich hab sie. Ich hab sie gefunden. Sie ist tot. Ich heiße Montan. Ricardo Montan. Sie sind der Bote vom Krämer, ne? Ja, ich habe immer die Lebensmittel hier ins Haus gebracht. Mhm. Jeden Tag? Ja, jeden Tag. Die Senorita rief immer an und ich brachte sie ihr. Wie alt war denn die Senorita? Oh, etwa 25, 30. Mhm. Wovon lebte sie? Sie war doch reich. Woher wissen Sie denn das? Ich denke, ihr gehört das Haus. Ach so. Hatte Senorita Asanab eine Haushälterin oder ein Hausmädchen? Nein, sie hat mir die Waren immer selbst abgenommen. Immer? Ja. Das heißt... Was heißt? Zwei- oder dreimal hat sie mir einen Mann abgenommen. Was für ein Mann? Ich weiß nicht, ich habe ihn nicht gekannt. Er war ziemlich groß und hat einen kleinen Bart. Naja, damit können wir nicht viel anfangen. In Mexico City gibt es 10 oder 20.000 Männer, die großen und kleinen Bart haben. Ich kann mich aber nicht an mehr erinnern. Würden Sie ihn denn erkennen? Ja, das würde ich bestimmt. Aha. Sagen Sie mal, was ist eigentlich mit Ihrem rechten Arm da los? Warum fallen Sie denn in einer Binde? Ach, der ist gebrochen, ich bin gestürzt. Wann sind Sie gestürzt? Ungefähr vor einer Woche. Haben Sie davon noch die Schrammen im Gesicht? Ja. Aha. Na gut. Ja, das ist vorläufig alles. Hier, bitte unterschreiben Sie das mal. Unterschreiben? Ach so. Ja, wenn es nicht geht, dann drücken Sie Ihren linken Daumen auf den Wisch. Nein, das meine ich nicht. Ich schreibe links. Aber warum soll ich unterschreiben? Ja, das hat man da nichts zu sagen. Es ist nur eine Formsache. Na los, los, kommen Sie, unterschreiben Sie schon. Ja. Kann ich jetzt nach Haus gehen? Ja, aber Sie bleiben zu unserer Verfügung. Wir werden Sie noch brauchen. Sergeant, bringen Sie den Mann raus. Jawohl. Na, was gibt's Neues, Diaz? Der Arzt untersucht sie, sieht scheußlich aus. Na, aber die wird sie bald weggebracht. Damit wird's noch ein bisschen dauern. Alberto muss sie erst noch fotografieren. Wo steckt denn der wieder zum Teufel? Den mussten sie erst in der Stadt aufgabeln, aber er wird bald hier sein. Hier, das haben wir gefunden. Bilder? Ja, etwa 100 Stück von verschiedenen Männern. Lesen Sie mal die Widmung. In deinen Armen zu sein, ist der Himmel. Hm. Bisschen pathetisch. Ja, das ist ein Amerikaner. Lesen Sie mal die nächste. Für die Frau, die ich wirklich liebe. Ja, und so geht's weiter. Senorita Asanab hat sich eine ganz hübsche Galerie von Liebhabern zusammengeangelt. Auf jeden Fall ist das ein Motiv. Eifersucht. So. Na, wer weiß denn das, ob es Liebhaber waren? Hm? Na, hören Sie bei diesen Widmungen. Aber hier, sehen Sie mal, ein Zeitungsausschnitt vom 9.2.1931. Die bezaubernde Senorita Asanab referierte gestern Abend im Hörsaal der Universität Mexico City eine Stunde lang amüsant und witzig von den Erkenntnissen der Graphologie. Wie finden Sie das? Ja, Senorita Asanab muss eine sehr gebildete Dame gewesen sein. Sie ist eine bekannte Graphologin gewesen. Ich habe zwei Bücher gefunden, die sie darüber geschrieben hat. Kennen Sie die Männer, die da abgebildet sind? Ein paar, ja. Aber einen kennen Sie bestimmt auch. Den hier. Hernandez. Ja, der reiche Hernandez. Senorita Asanab war sehr wählerisch. Na, das ist nicht wahr. Das kann nicht wahr sein. Sie sehen es doch. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kenne doch Hernandez seit Jahren. Der ist gut verheiratet. Oh, das besagt doch nichts. Augenblick mal, wie spät ist es denn jetzt? 1 Uhr. Warum? Hernandez. Ja, ich bin's, Labrio. Na, hören Sie jetzt auf damit, Hernandez, ich muss Sie sprechen. Was? Jetzt mitten in der Nacht? Ja, jetzt mitten in der Nacht, das ist wichtig. Wichtig für wen? Für Sie. Kommen Sie sofort in die Avenida Insurgentes, Nummer 17. Aber sofort, hören Sie? Was ist denn los? Na, das kann ich jetzt am Telefon nicht sagen. Also kommen Sie. Hören Sie auf zu feixen, Diasen, holen Sie den Sergeant. Jawohl, Capitano. Capitano? Martinez, Sie haben mir doch erzählt, dass die Ermordete sehr zurückgezogen gelebt hat, eh? Jawohl, Capitano. Haben Sie nie gesehen, dass ein Mann das Haus verlassen hat? Niemals. Wie lange machen Sie hier schon Dienst? Seit 5 Jahren. Seit 5 Jahren? Ja. Wo haben Sie dann Ihre Augen gehabt? Hier, sehen Sie sich mal das Bild an. Ja. Kennen Sie die Frau darauf? Ja. Das ist die... Die Ermordete. Ja. Finden Sie sie hübsch? Ja, sie war sehr hübsch. So, und Sie glauben, dass eine so hübsche Frau einsam und verlassen lebte, was? Na, eigentlich nicht, aber ich habe nie gemerkt, dass sie Besuch hatte. Wissen Sie, wovon sie gelebt hat? Na, sie hatte doch Geld. Geld? So. Ich glaub's wenigstens. Aha. Ja, geben Sie das Bild wieder her. Bitte. Kommen Sie mit, Jas. Jawohl, Kapitän. Wann hauen Sie endlich mit Ihrem Haufen Abrenner zu? Sofort, Labrio. Wir sind gleich fertig. Ist doch immer das Gleiche mit euch. Erst schreit ihr nach der Mordkommission, dann könnt ihr sie nicht schnell genug loswerden. Was gefunden? Nicht viel. Sie ist erschlagen worden. Sie muss sich heftig gewehrt haben, aber es hat nichts genützt. Haben Sie Fingerabdrücke? Nicht mal Ihre eigenen. Sieht so aus, als ob der Bursche in dem Geschäft Bescheid weiß. Aha. Das Motiv? Vor 10 Tagen hat sie ihr gesamtes Vermögen von der Bank geholt. Wir haben einen Kontoauszug gefunden. Aber von dem ganzen Geld ist nicht mehr ein einziger Dollar im Haus. Also Raubmord? Ja, scheint so. Woher hat sie denn das Geld gehabt? Keine Ahnung. Sie hat jeden Monat größere Summen bei der Bank eingezahlt. Immer persönlich. Keine Banküberweisung? Nein, keine Banküberweisung. Aha. Ja, aber wir können jetzt abhauen. Bis auf Alberto sind wir fertig. Ich möchte mal erleben, dass Alberto mit seiner Knipserei rechtzeitig fertig ist. Ich mach so schnell ich kann. Außerdem habe ich heute eigentlich gar keinen Dienst. Ich war beim Stierkampf und musste erst meine Kamera holen. Sie sind ein schöner Fotograf. Geh zum Stierkampf ohne Kamera. Ja, so, sonst habe ich sie immer bei mir gehabt, aber diesmal... Aber diesmal? Ja, diesmal hatte ich sie nicht mit. Hatten Sie sie nicht mit, ja. Also, wie lange brauchen Sie noch, um Ihre Bilderchen zu machen? Es geht nicht so schnell. Sie wollen ja schließlich Bilder haben, mit denen Sie etwas anfangen können. Also nehmen Sie sich mal nicht so wichtig, Alberto. Nehmen Sie mal, liegen auf dem Tisch über 100 Bilder, die genauso gut sind wie Ihr. So, na ja, da kann ich am ersten gehen. Aber ich glaube nicht, dass ein halbwegs normaler Mensch Freude daran findet, diese Modelle zu fotografieren. Also, Labrio, ich verschwinde jetzt. Wenn Sie Sehnsucht haben, können Sie mich im Präsidium erwischen. Keine Angst, mein Lieber. Ich werde die Trennung schon noch überstehen. Also gute Jagd dann. Ja, schlafen Sie schön. Darauf können Sie sich verlassen. Na, fertig, Doktor? Ja. Und? Was Genaues kann man erst nach der Autopsie sagen. Aber die Frau ist vor 9 Tagen ermordet worden. Ah. Durch Schläge mit einem stumpfen Gegenstand. Und zwar sind die Schläge von links nach rechts geführt worden. Von links nach rechts? Ja. Der Täter hat hinter ihr gestanden und hat von links nach rechts geschlagen. Er war Linkshänder. So. Er war Linkshänder. Diaz! Diaz! Ja, Capitano, was ist? Schicken Sie einen Mann zu dem Krämerboden. Schaffen Sie ihn her, so schnell wie möglich. Sofort, was ist denn mit ihm? Der Mann, der Senorita Asanab umgebracht hat, war Linkshänder. Ja, und? Mein Gott, ist Ihnen denn nichts aufgefallen, als der Bote das Protokoll unterschrieb? Was soll mir dabei aufgefallen sein? Er hat links unterschrieben. Er ist Linkshänder. Ja, da werden Sie jetzt eine Menge Arbeit kriegen, Diaz. Ich kann mich auch jetzt nicht beklagen, Capitano. Werden Sie eben noch ein bisschen mehr tun. Ich möchte die Namen der Männer haben, die der Senorita so reizende Widmung geschrieben haben. Möglichst bis morgen früh. Bis morgen früh? Das sind über 100 Bilder. Ja, und? Haben doch gut 5 Stunden Zeit. Los, kommen Sie. Senor Montan, Capitano. Ah, da sind Sie ja. Tut mir leid, wir müssen Ihnen noch ein paar Fragen stellen. Oh, das macht nichts. So, na gut. Bitte nehmen Sie Platz. Ja, bitte? Haben Sie Senorita Asanab gut gekannt? Ich habe öfters mit ihr gesprochen. Mhm. Waren Sie mal bei ihrem Haus? Nein, nie. Niemals? Nein, ich war nur einmal in der Vorhalle, ganz kurz. Was haben Sie denn da gemacht? Signorita Athanap wollte die Rechnung bezahlen. Sonst hat sie das Geld immer mit der Post überwiesen. Aber das eine Mal wollte sie es bar bezahlen. So. Signorita Athanap hatte also Bargeld. Ja. Viel? Das weiß ich nicht. Sie holte abgezähltes Geld aus einem Zimmer. Aha. Wann war das? Ungefähr vor 14 Tagen. Ich bin nur ganz kurz in der Vorhalle gewesen. Der Sergeante kann es bezeugen. Wieso kann der Sergeante das bezeugen? Er war gerade im Hause, als ich kam. So. Stimmt das, Sergeante? Ja, ich kann mich erinnern. Ich denke, Sie kannten die Senorita gar nicht. Nein, ich habe sie auch kaum gekannt. Aber Sie waren bei ihr in der Wohnung. Ja, sie hatte mich gerufen, als ich an ihrem Haus vorbeiging. Sie wollte für unseren Polizeifonds spenden. Ach, das ausgerechnet, als sie vorbeiging. Ja. Ja, sie hat wohl meine Uniform gesehen und da ist es ihr eingefallen. Aber Sie hatten gar keine Uniform an? Ach, reden Sie doch keinen Unsinn, natürlich hat die Uniform an. Augenblick mal. Warum haben Sie das eigentlich nicht vorher gesagt, dass Sie im Hause waren, Sergeant? Ich hab's vergessen. Das war ja nur ein Augenblick. So. Naja, lassen wir das jetzt. Gehen Sie, wir sprechen nachher darüber. Jawohl, dann. So, jetzt sagen Sie mir mal, wo waren Sie heute vor 9 Tagen, am 12. Januar? Ich? Ja, nun fragen Sie jemand noch mal. Antworten Sie gleich und versuchen Sie nicht immer Zeit zu gewinnen. Ich weiß es aber nicht. Wie soll ich jetzt wissen, was ich vor 9 Tagen alles gemacht habe? Es war der 12. Januar. Ein Sonntag. Moment mal. Das war... Da war ich noch im Krankenhaus. Ich hatte mir den Arm gebrochen. Ja, 2 Tage vor Sonntag ist es passiert und ich habe 5 Tage im Krankenhaus gelegen. Im Signora Koromoto Hospital. So. Naja, das können wir ja gleich feststellen. Die Nummer ist NRA664. NRA664, danke. Signora Koromoto Hospital. Ihr Polizeikapitano Labrio. Sagen Sie mal, hat bei Ihnen ein gewisser Riccardo Montan gelegen? Ja, tut mir leid, aber wir können telefonisch keine Auskunft geben. Aber bei mir werden Sie eine Ausnahme machen, sonst bekommen Sie nämlich eine Menge Ärger. Ja, aber... Nichts aber. Sehen Sie nach, ob Riccardo Montan bei Ihnen gelegen hat und wann? Ja, Augenblick mal. Ich stelle mir auch nochmal in Biografie. Capitano, Signor Hernandez ist gekommen. Ja, bringen Sie ihn ins Nebenzimmer. Jawohl. Diaz, geben Sie mal die Bilder her. Hallo. Ja, bitte? Riccardo Montan hat hier vom 10. bis 15. Januar in der chirurgischen Klinik gelegen. Danke. Ja, Sie hören, wir waren aber nicht berechnet. Ja, schon gut, vielen Dank. Ich hab's Ihnen ja gleich gesagt. Ja, Sie müssen entschuldigen, aber ich musste das mal nachprüfen. Ja, das verstehe ich. Ja, und noch eins. Sehen Sie sich die Bilder mal genau an. Vielleicht erkennen Sie den Mann, der Ihnen die Lebensmittel abgenommen hat. Ja. Ja, lassen Sie ruhig Zeit. Wird uns sehr helfen, wenn Sie ihn finden. Kommen Sie, Diaz. Ja, Capitano. Übrigens, ich schicke gleich einen Mann hier rein. Sehen Sie sich ihn genau an. Möchte wissen, ob Sie ihn schon mal in diesem Haus getroffen haben. Ja, ich werde ihn mir genau ansehen. Na, ist gut. Ah, Hernandez. Hm? Na, wie war denn der Stierkampf noch? Haben Sie mich deshalb rufen lassen? Na, natürlich nicht. Aber es interessiert mich trotzdem. Na, war gut. Jetzt sagen Sie gefälligst, was Sie von mir wollen. Na, seien Sie doch nicht gleich so böse. Ist ja gar kein Grund vorhanden. Wohin wollen Sie denn, Dias? Ich komme gleich wieder. Also, was ist nun? Haben Sie schnell hergefunden? Was soll denn das? Sie sehen, ich bin hier. Genügt das nicht? Nein. Ich hätte nämlich gern mal gewusst, ob Sie schon früher mal in diesem Haus gewesen sind. Ich bin das erste Mal hier. Das erste Mal? Mhm. Wissen Sie, wem das Haus gehört? Wie soll ich das wissen? Es gehört einer hübschen jungen Dame. Oder besser gesagt, es gehörte einer hübschen jungen Dame. Sie heißt Athanap. Na? Sagt Ihnen der Name nichts? Nein, überhaupt nicht. Was, Sie kennen sie nicht? Nein. Ah. Wie kommt es denn dann, dass diese Dame ein Bild von Ihnen mit Widmung hat? Das ist nicht möglich. Das ist doch möglich, Hernandez. Bitte, hier ist es. Das habe ich nicht geschrieben. Also was ist los? Ist das Ihre Schrift oder nicht? Ja, aber ich habe es nicht geschrieben. Was Sie meinen, jemand hat Ihre Unterschrift gefälscht? Ich hab's nicht geschrieben, wirklich nicht. Jemand muss sie nachgemacht haben. Mhm, na gut. Aber wer hat Sie denn fotografiert? Ich weiß nicht. Ich habe das Bild nie gesehen. Ich kenne das Bild überhaupt nicht. Aber erinnern der sich bitte, Sie müssen doch wissen, wer Sie fotografiert hat. Zum Teufel, ich weiß es aber nicht. Ich werde so oft fotografiert, jeden Sonntag, bei jedem Stierkampf. Wie soll ich da wissen, wer mich alles fotografiert? Erinnern das, es tut mir leid, aber Sie müssen erst mal ein bisschen hierbleiben. Diese Dame, die Ihr Bild hatte, die ist nämlich ermordet worden. Was? Ja, die ist tot. Am besten rufen Sie gleich zu Hause an, dass es ein bisschen dauern wird. Im Zimmer nebenan ist Telefon. Wollen Sie damit sagen, dass Sie mich verhaften? Nein, das nicht, aber ich muss mich etwas länger mit Ihnen noch unterhalten. Na bitte, gehen Sie schon. Ich werde nicht bei mir zu Hause anrufen, sondern Miguel. Er wird sich freuen, so etwas in seiner Zeitung zu schreiben. Bitte, ich habe nichts dagegen. Na, so etwas. Diaz! Ja, bin schon da. Na, wo stecken Sie eigentlich? Nirgends. Ich habe mir mal die Hände gewaschen. Nach 18 Stunden Dienst ist das doch wohl erlaubt, oder? Fangen Sie nicht auch noch an, gereizt zu sein. Glauben Sie, vielleicht mir macht das Spaß? Verzeihen Sie, ich... Was ist denn? Hören Sie zu, wenn der Bursche drüben die Bilder durchgesehen hat, müssen Sie auf Fingerabdrücke untersucht werden. Hier, das Bild von Hernandez auch. Ich werde es sofort besorgen. Die Bilder sind wichtig, verstehen Sie? Wir müssen von Ihnen ausgehen. Vielleicht ist es tatsächlich einer von den Liebhabern gewesen. Bis morgen früh haben Sie die meisten im Polizeiquartier. Ich sorge dafür. Ja gut, Moment. Sagen Sie, was haben Sie da eigentlich für einen Fleck auf der Jacke? Nichts, das ist nur Wasser. Capitano! Capitano! Capitano! Capitano, drüben. Ich wollte telefonieren. Ja, was ist denn los? Sprechen Sie doch. Drüben liegt ein Mann. Ich glaube, er ist... Kommen Sie, Diaz. Schnell! Na? Da ist nichts mehr zu machen. Er ist tot. Alberto! Schöne Schweinerei. Wer hat denn die Balkontür hier aufgemacht? Na bitte, wer hat sie aufgemacht? Sie war geschlossen, als wir aus dem Zimmer gingen. Das weiß ich genau. Aber als ich kam, war sie offen. Der Balkon ist nur 2 Meter hoch. Gar keine Schwierigkeit, von draußen einzusteigen. Ich glaube, mit dieser Bronzefigur ist der Mann erschlagen worden. Ich habe sie eben auf dem Flur im Papierkorb gefunden. Woher kommen Sie denn? Ich habe vor der Tür eine Zigarette geraucht. Die ganze Zeit? Die ganze Zeit. Sie hat mich ja weggeschickt. Wieso tauchen Sie plötzlich hier auf? Ich habe Sie rufen hören. Ich kam gerade die Treppe rauf. Sie haben mich... Was ist denn das? Das war Senor Montan. Wie ist denn das geschehen? Wie ist denn das möglich? Das ganze Haus ist doch voller Polizisten. Ja, aber alle waren auf dem falschen Fleck, als es passierte. Wo waren Sie denn? Ich war unten in meinem Zimmer und habe meine Sachen eingepackt. Haben Sie den Sergeant gesehen, als er die Treppen raufging? Nein. Aber Sie müssen mich doch bemerkt haben, als ich nach oben ging. Die Zimmertür war offen. Und Sie haben genau mit dem Gesicht zur Treppe gestanden. Tut mir leid. Ich habe Sie nicht gesehen. Sergeant, haben Sie bemerkt, dass jemand ins Haus gekommen ist? Vielleicht über den Balkon? Nein. Es ist keiner reingekommen. Ich hätte es ja sehen müssen. Ich stand vor der Tür. Ist das sicher? Ganz sicher. Dann tut es mir leid, Hernandez. Sie müssen erst mal bei uns bleiben. Was soll das heißen? Das heißt, dass ich Sie ins Polizeiquartier bringen muss. Hier, Capitano. Die Bilder von Senorita Asanab und Ricardo Montan. Aha. Gute Arbeit, Alberto. Es dauert bei Ihnen zwar immer ein bisschen länger, aber was dann dabei rauskommt, das ist erstklassig. Aber erst meckern Sie immer. Alberto, wenn Sie den Ehrgeiz haben, Ihren Job zu behalten, dann würde ich mich an Ihrer Stelle ein bisschen respektvoller ausdrücken. Das kann mir schon passieren. Ja, dass ich Sie rauswerfe. Capitano, ich bin jetzt seit 11 Jahren Polizeifotograf. In dieser Zeit habe ich ungefähr mit 600 bis 700 Menschen zu tun gehabt, die man so ähnlich wie Senorita Asanab ins Jenseits befördert hat. Ich träume schon nachts davon. Naja, Sie haben es ja nicht umsonst getan. Natürlich nicht, aber ich habe jetzt genug davon. Bei der nächsten Gelegenheit mache ich mich selbstständig. Ja, ist schon gut, die Platte kenne ich ja. Das wollten Sie bereits vor ein paar Jahren tun. Aber diesmal tue ich es. Verlassen Sie sich darauf. Ja? Verzeihung, Capitano. Senor Hernandez will Sie sprechen. Na los, bringen Sie ihn rein. Senor Hernandez? Na endlich, es hat lange genug gedauert. Ich werde mich beschweren, Labrio. Ja, ja, schon gut, schon gut. Setzen Sie erst mal. Zigarette? Nein. Sehen aber gar nicht gut aus, Hernandez. Ist das ein Wunder? Sie rufen mich mitten in der Nacht in ein fremdes Haus und sagen mir, dass Sie mich für einen Mörder halten. Und dann schicken Sie mich in ein Zimmer, in dem ein toter Mann liegt. Wie soll man dabei aussehen? Als ich Sie in das Zimmer geschickt habe, war er noch nicht tot. Aber als ich reinkam, lag er auf dem Boden und... Sagen Sie, Hernandez, wie kommt es eigentlich, dass Ihr Mantel voll Blut war? Blut? Ja, wir haben es untersucht. Es war das Blut von Senor Montan. Wie kommt das denn in Ihren Mantel? Hm? Ich weiß nicht. Ich habe den Mann zuerst nicht gesehen. Ich wollte zum Telefon und bin über ihn gestolpert. Dabei muss ich mich beschmutzt haben. Das ist eine sehr dumme Geschichte, Hernandez, was? Sie sind nämlich der Einzige, von dem wir wissen, dass er um die Mordzeit in dem Zimmer war. Und wer hat die Balkontür geöffnet? Der Sergeant, der hat keinen raus- oder reinkommen sehen. Was sagt das schon? Wissen Sie wirklich, ob er die ganze Zeit draußen gestanden hat? Ja, lassen wir das jetzt. Also, was wollen Sie mir sagen? Mir ist etwas mit dem Bild eingefallen. Ach nein. Ja, vor 3 Monaten etwa war ich für ein paar Tage verreist. Ich war kaum weg, da rief bei mir zu Hause ein Mann an. Er sagte zu meiner Frau, dass er von mir ein kompromittierendes Bild hätte, das er ihr verkaufen wollte. Ein Erpresser? Ja, er wollte sie erpressen. Er wollte Geld haben. Er sagte, er würde das Bild sonst an eine Zeitung verkaufen. Ach, und Sie sind nicht zur Polizei gegangen? Ich war ja weg. Als ich zurückkam, erzählte es mir meine Frau. Er hatte noch 2-mal angerufen, aber da alles ruhig blieb, unternahmen wir nichts. Warum haben Sie uns das nicht gestern gesagt? Ich war so aufgeregt. Ich wusste, ich habe mich so schnell nicht erinnert. Ja, bitte? Ich bin's, Montes. Ja, einen Augenblick. Es handelt sich bestimmt um das Bild, das Sie gefunden haben. Sie sehen, ich habe mit der Sache nichts zu tun und ich will jetzt gehen. Verstehen Sie? Sergeant Ramora. Ja, so schnell geht das leider nicht, Hernandez. Jetzt müssen Sie erst mal ein bisschen hierbleiben. Ich sag Ihnen doch, ich habe mit der Sache nichts zu tun. Bitte, Capitano. Bringen Sie Hernandez zurück. Bitte kommen Sie. Sie machen einen Fehler, Labrio. Nun kommen Sie schon. Na gut, Sie werden es verantworten müssen, Labrio. Alberto. Ja? Ich brauche Sie jetzt nicht mehr. Oh, ich verstehe. Ich gehe schon. Ja, Montes, was ist? Auf den Bildern sind nur die Fingerabdrücke von dem Boten und von Senorita Azanar. Habt ihr sie genau untersucht? Ganz genau. Na, danke, es ist gut. Na je, was ist denn? Ja, Capitano Labrio. Ich bin's, Diaz. Ja, Diaz, was ist? Hat's geklappt? Ja, ich habe mich inzwischen mit 40 bis 50 Bildliebhabern amüsiert. Nicht einer hat zugegeben, dass er eine Widmung geschrieben hat. Die Bilder sind Ihnen allen völlig unbekannt. Na, das passt ja alles gut zusammen. Ja, kommen Sie gleich mal her. Ich träume inzwischen alles zusammen, was im Hause gewesen ist. Ich bin gleich da. Ja, gut. Also bis gleich. Setzen Sie sich endlich hin, Hernandez. Ich kann so viel rumlaufen, wie ich will. Verstehen Sie, so viel ich will. Aber Sie gehen uns damit auf die Nerven. Er muss jeden Augenblick kommen. Ich lasse ihn herbringen. Das haben Sie mir schon vor einer halben Stunde gesagt. Ja, rein. Sergeant, der Martinez zur Stelle. Na, endlich. So, jetzt sind wir hier alle zusammen. Ich habe Sie hierher kommen lassen, um Ihnen mitzuteilen, dass der Fall Azanab für die Polizei abgeschlossen ist. Na, da kann ich ja gehen. Nein, nicht so schnell, Hernandez. Ich denke, unsere Ermittlungen werden gerade Sie interessieren. Mich? Ja. Senorita Azanab hatte nämlich ein ganz besonderes Geschäft. Sie besorgte sich zusammen mit einem Partner Bilder von prominenten Persönlichkeiten und schrieb auf die Fotografien kompromittierende Widmungen. Sie fälschte dabei die Schriften der Betreffenden so begabt, dass man sie nicht von den echten unterscheiden konnte. Und mit diesen Bildern erpressten die beiden dann die Ehefrauen, wenn die Männer abwesend waren. Und bei mir haben sie nichts bekommen. Meine Frau hat sich geweigert. Ja, aber im Allgemeinen ging das Geschäft gut. Vor 10 Tagen jedoch machte Senorita Azanab den Fehler, ihr gesamtes Kapital von der Bank abzuheben. Ihr Partner nutzte die Gelegenheit aus. Er erschlug sie, beraubte sie und vernichtete alle Spuren, die zu ihm führten. Aber er vergaß die Bilder. Und die Bilder, die waren sehr wichtig. Das wusste auch Sergeant Martinez, nicht wahr? Ja, ich habe im Institut angerufen. Aber die Aufklärung des Mordes war doch gar nicht Ihre Aufgabe. Ich habe mich dafür interessiert. So, Sie haben sich dafür interessiert. Ja, ich finde es sonderbar, dass die Bilder nur die Fingerabdrücke von der Senorita und dem Boten haben. Das ist gar nicht sonderbar. Der Partner hat nur mit Handschuhen gearbeitet. Aber Das nützte ihm nicht viel. Denn die Bilder waren auf einem seltenen Papier gemacht, das nur in einem einzigen Geschäft in Mexico City verkauft wird. Und in diesem Geschäft fanden wir einen Bestellschein, den ein gewisser Cordua unterschrieben hatte. Der Name war natürlich falsch. Aber der Fingerabdruck, der darauf war, gehörte einem der fünf Leute, die bei dem Mord an Montan in dem Hause waren. Es ist der Fingerabdruck von Alberto. Das kann nicht sein. Das ist Ihr Fingerabdruck. Na gut, dann gebrauche ich vielleicht das gleiche Papier. Vielleicht habe ich es bestellt. Das sagt aber noch nicht, dass ich mit der Sache was zu tun habe. Alberto, Sie haben Hernandez und die anderen fotografiert, ohne dass Sie es merkten. Sie waren der Partner von Señorita Asanab und Sie haben Señorita Asanab ermordet. Nein, das war ich nicht. An dem Tag, an dem Señorita Asanab umgebracht wurde, habe ich den ganzen Tag Dienst gehabt, bis spät in die Nacht. Sie hatten am Abend 3 Stunden frei und in diesen 3 Stunden ist die Tat geschehen. Das können Sie nicht beweisen. Der Arzt konnte nur den Tag der Tat feststellen, aber nicht die genaue Zeit. Als Señorita Asanab den ersten Schlag erhielt, wollte sie sich an der Lampe festhalten. Dabei riss die Lampe ab und es gab Kurzschluss. Kurzschluss entsteht aber nur, wenn Strom in der Leitung ist. Also war es abends. Ich habe sie nicht umgebracht. Das ist alles kein Beweis. Ist das hier Ihre Hose? Ja. Wir haben sie eben bei Ihnen zu Hause gefunden. Sie haben die Hose gewaschen, aber das Blut ist nicht ganz weggegangen. Das ist das Blut von Señorita Asanab. Nein, das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Diese Kurbel hier lag in Ihrem Keller. Sie gehört zu den Rollläden im Mordhaus. Sie hatten Angst, sie wegzuwerfen. Und Sie hatten Angst, dass man sie finden würde, nicht wahr? Denn mit dieser Kurbel haben Sie Señorita Asanab getötet. Nein. Und Sie haben auch den Boten umgebracht. Sie sind in das Zimmer gegangen, um mich zu sprechen. Aber da saß der Bote. Er erkannte Sie und... Yes! Lass mich los! Ihr seid mich los, Alter! Hat die Ass auf den Rücken festmachen! Ihr seid mich los, Alter! Wir haben die Asanab ermordet, geben Sie es doch zu! Ja, Sie haben sie umgebracht! Ja. Und ich will es wieder tun! Ich wollte weg von ihr. Ich wollte Schluss machen, aber sie zwang mich, bei ihr zu bleiben. Sie wollte mich anzeigen, wenn ich sie verlasse, aber da habe ich es getan. Und ja, da habe ich es endlich getan! Und Montan haben Sie getötet, weil er Sie erkannt hat. Ich weiß nichts mehr! Lassen Sie mich zufrieden! Ich weiß nichts mehr! Na gut. Sergeante? Kapitän? Sperren Sie ihn ein. Jawohl, los, kommen Sie. Ich hab's getan! Ja, ich hab's getan! Und ich will es wieder tun! Ich will es wieder, immer wieder, wieder! Ich habe Ihnen doch gleich gesagt, dass ich die Asanab nicht kannte. Ja, das schon, aber ich musste erst die anderen 100 Bildliebhaber verhören. Ich hoffe nur, dass ich Sie nicht so bald wiedersehe. Oh, Sie machen mich traurig. Ganz schön böse. Oh, ich werde es überleben. Na? Wissen Sie, über was ich mich am meisten ärgere? Dass Hernandez mir keine Freikarten mehr für den Stierkampf geben wird. Vom Norddeutschen Rundfunk hörten Sie in unserer Sendereihe Die Jagd nach dem Täter die erste Folge Das Haus in Mexico City von Harald Fock. Es sprachen Polizeikapitano Labrio, Herbert Steinmetz. Polizeiassistent Diaz, Harald Fock. Der Stierzüchter Hernandez, Walter Grüters. Sergeante Martinez, Herbert A.E. Böhme. Der Krämerbote Ricardo Montan, Manfred Steffen. Der Spurensicherer Rinozzo von der Mordkommission, Holger Hagen. Der Polizeifotograf Alberto, Albert Matterstock. Der Doktor, Reinhold Nietzschmann. Der Zeitungsreporter Miguel, Willi Witte. Und der Polizeiassistent Montes am Telefon, Gerd Segatz. Und viele andere. Die Regie hatte S.O. Wagner und diese Die Jagd nach dem Täterfolge lief erstmals am 9. Februar 1957 im NDR. Der Norddeutsche Rundfunk hatte sich zu Wort gemeldet. Und wir lauschen nochmal zurück. Ihr Polizeikapitano Labrio. Über die Hauptfigur, den grantigen Polizeikapitano Labrio und seinen Darsteller Herbert Steinmetz, habe ich Ihnen ja vor dem Hörspiel schon was erzählt. Aber woher kennen Sie möglicherweise die anderen Stimmen? Ich heiße Montan, Ricardo Montan. Sie sind der Bote vom Krämer, ne? Das ist noch einmal der unglückliche Krämerbote Ricardo Montan. Ja, ich habe immer die Lebensmittel hier ins Haus gebracht. Hm. Jeden Tag? Ja, jeden Tag. Die Señorita rief immer an und ich brachte sie ihr. Dem Schauspieler Manfred Steffen gehörte eine der prägendsten Stimmen des Norddeutschen Rundfunks. Stolze 22 Mal war er in Die Jagd nach dem Täterkrimis dabei, natürlich immer in anderen Rollen. Da baue ich für viel Geld eine automatische Sicherung ein und trotzdem wird mir das Safe geknackt. Jedenfalls sind 4.000 Pfund weg. Herr Inspektor! Hier spricht Manfred Steffen, einen Bankdirektor in der Jubiläumsfolge 50 von Die Jagd nach dem Täter. Steffen machte Radio schon zu einer Zeit, als der NDR und der WDR noch zusammengehörten und sich NWDR nannte, Nordwestdeutscher Rundfunk. Dort beschäftigte man ihn zunächst als Nachrichtensprecher. Ab 1947 machte er in einer Hörspielproduktion nach der anderen mit. Und ich habe einen Ausschnitt aus dem ältesten erhaltenen Hörfunkkrimi mit Manfred Steffen gefunden. Von 1952. Gestatten, mein Name ist Cox. Hey, Inspektor, das war aber Nieselpiez. Ein was? Schönes Wort, nicht? Nieselpiez bedeutet knapp, kurz, letzter Augenblick. Ich habe die Nummer gerade noch bekommen, wie er aufgehängt hat. Hier ist Steffen, der lustige Polizeiassistent Collins. Hempstead 3412. Wem der Anschluss gehört, weiß ich nicht, aber die Vermittlung stellt das gerade fest. Na, sehen Sie bei deinem Telefonbuch nach, unter Cox. Cox? Ja. Oho. Gestatten, mein Name ist Cox. Diese Krimireihe hat Rundfunkgeschichte geschrieben, zumal sie vollständig erhalten ist, wenn auch mit leichtem Rauschen, das haben Sie gemerkt. Ein früher NDR-Radiostraßenfeger, den niemand verpassen wollte, 8 Folgen lang, unter anderem mit Manfred Steffen, produziert 1952, einer Epoche, aus der nur die wenigsten Radiohörspiele überhaupt erhalten sind. Bis weit in die 2010er Jahre sprach Steffen in über 400 Rundfunkaufnahmen. Verzeihen Sie, wenn ich Sie belästige, Madame von Aran. Ich bin Kommissar Poulet. Wir wollen so tun, als plauderten wir wie alte Freunde. Versuchen Sie auch von Zeit zu Zeit zu lächeln. Manfred Steffen hier 1976 in einem Radio Bremen-Krimi. Ich werde Ihnen indiskret erscheinen, aber mein Beruf zwingt mich dazu. Worüber haben Sie gesprochen, wenn Sie im Park spazieren gingen? Und zu dieser Zeit wurde Manfred Steffens Stimme immer unverwechselbarer. Die Kassettenkindergeneration weiß längst Bescheid, denn so wie hier klang Steffen auch in den Hörspielabenteuern der 3 Fragezeichen. Unglaublich, das hört sich an wie der Anfang eines Hitchcock-Films. Ja genau, Albert Hitfield oder Mr. Woolley, so hießen Steffens bekannteste Rollen in den Episoden der frühen 80er Jahre. Die 3 Fragezeichen-Fans wissen sicher, was ich meine. 1986 hörte man ihn dann wieder im Kulturradio in dieser Rolle. In dieser Abtei ist nämlich etwas geschehen, das die Aufmerksamkeit und den Rat eines Mannes von eurem Scharfsinn und eurer Umsicht erheischt. Von eurem Scharfsinn, um es aufzuklären, und von eurer Umsicht, um es hernach gegebenenfalls wieder gnädig zuzudecken. Das ist Manfred Steffen als Abbo der Abt in Der Name der Rose, eine fabelhafte Hörspielfassung, über 5 Stunden lang. Wenn ein Hirte fehlgeht, muss er von den anderen Hirten isoliert werden. Aber wehe, wenn die Herde an ihren Hirten zu zweifeln begönne. Seit Ende der 50er Jahre sah man Steffen auch im Fernsehen. Er spielte zum Beispiel in Stahlnetz. Diese Kriminalfilmserie war das TV-Pendant zu Die Jagd nach dem Täter. Beide Reihen produzierte der NDR. Im Edgar-Wallace-Film Die toten Augen von London, der natürlich in Hamburg gedreht wurde, war Steffen ein Buchprüfer. Doch blieb er parallel immer dem Funkhörspiel treu. Und viel später einer Lokomotive. Es war eine wunderschöne Mondnacht auf der Insel Sodor. Das Tagewerk war getan und alle Lokomotiven dampften nach Hause. Thomas, die kleine Lokomotive und seine Freunde war eine langlebige englische Kinderfernsehserie und Manfred Steffen, der Erzähler der deutschen Fassung. Für mich wird Steffen immer zuerst Gandalf sein. Diesen berühmten Zauberer sprach er im 30-teiligen Der Herr der Ringe-Hörspiel von 1991. Doch neben Manfred Steffen und Herbert Steinmetz trat noch ein weiterer Funkveteran des NDR in unserem Haus in Mexico City Krimi auf. Dieser hier. Ich bin Sergeant Martinez vom 34. Revier. Ich war auf Streife. Das ist Herbert A.E. Böhme als der brummige Sergeant Martinez. Als ich an diesem Haus vorbeikam, sah ich diese Zeitungen unter der Matte. Das ist noch nie vorgekommen. Herbert A.E. Böhme grummelte sich so durch alle seine Rollen. 32 Mal durfte er in Die Jagd nach dem Täter mitspielen. Wer sind Sie überhaupt? Ich hab sie ja noch nie gesehen. Mal als Schurke, dann wieder als Polizist. Ich habe Luigi Lucca verhaftet. Wer ist das? Den verhafte ich immer. Ich gebe zu, ich bin absolut parteiisch. Ich fand Böhme in unserem Mexiko-Hörspiel absolut fabelhaft. Ich mache jetzt seit 5 Jahren hier Dienst. Und haben Sie auch gemerkt, dass er immer wieder so herrlich Kommandobefehle parierte? Achtung. Drehen Sie die Rolletten hoch. Ja. Und hier gleich nochmal. Da ist ein Leuchter, bringen Sie ihn her. Jawohl. Und nochmal. Sergeant, Kommandant, bringen Sie den Mann raus. Jawohl. Das ist so lustig, weil Böhme im ganzen Hörspiel meist nur von hinten irgendwas rüberruft. Gehen Sie, wir sprechen nachher darüber. Jawohl. und er wird dabei immer unverständlicher. Achtung! Sergeant, Sie durchsuchen die unteren Räume. Jas und ich, wir gehen nach oben. Jawohl, jawohl. Nein, nein, da hat er irgendwas gesagt, was mit Jawohl, Capitano nichts zu tun hat. 1958 konnte Böhme in einem anderen Hörspiel den Spieß mal umdrehen. Da spielte er den tongebenden Kommissar. Ist das Ihr Ernst, Kommissar? Dienst der Befehl. Wenn Sie nicht in 20 Sekunden fertig sind, werde ich Ihnen Beine machen. Okay, Kommissar. Das ist einer meiner Lieblingskrimis aus dem Norden. In spätestens 4 Wochen. Mit Böhme als Ermittler bei Radio Bremen entstand dieses Hörspiel 1958 und es steht schon im Keinmucks-Podcast. Herbert A.E. Böhme, und das A.E. steht für Albert Emil, war Jahrgang 1897. Neben seinen Funkhörspielen wurde er ab 1963 auch im Fernsehen bekannt, in der NDR-Serie Hafenpolizei. Da spielte er den Polizeimeister Lühr 39 Folgen lang und traf dort wieder auf Herbert Steinmetz und Manfred Steffen, die Episodenrollen übernahmen. Die Nord-Connection dieser Jahre funktionierte bestens. Die Jagd nach dem Täter lief 8 Jahre lang im Norddeutschen Rundfunk bis 1964. Sie brachte es auf 126 Hörspielfolgen. Und einige davon werden wir hier bald wieder im Podcast haben. Meine Damen und Herren, versäumen Sie nicht, das nächste Mal Ihr Radio anzustellen. Das war Kein Mucks, Ihr Krimi- und Zeitreise-Podcast mit Fundstücken aus den Funkhäusern. Krimis aus den Archiven gibt es in dieser Form nur hier. Dies ist unsere 6. Staffel mit 9 Folgen und die rund 100 alten, die sind auch nicht zu verachten. Das war ein tolles Potpourri, so ein richtiges Radiokaleidoskop. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge von Kein Mucks. Die Jagd nach dem Täter stellte uns der NDR zur Verfügung. Und sollten Sie nun noch einen neu inszenierten Klassiker aus diesem Sender hören wollen, dann empfehle ich Ihnen Früchte des Zorns nach John Steinbecks Buchvorlage von 1939. Exklusiv in der Audiothek als Hörspielserie in 12 Folgen mit insgesamt 9 Stunden Laufzeit. So soll und muss das sein. Früchte des Zorns. Meine sehr verehrten Hörerinnen und Hörer, ich darf Ihnen danken für Ihre Mitwirkung an der heutigen Diskussion. Wir sehen uns ja in einer Woche wieder bei dem nächsten Hörspiel. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Kein Mucks, mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Also, Wiedersehen.